das Wolken nun herein. O welcher Mord, o welche Pein! Verloren ist mein Leben. Der Tod mag mich nicht bieten, nur meine Mutter dort mich. Sie stirbt um Ruhm, ganz sicherlich. Die Sklaven leg ihr fest an, mein Hass soll dich verderben. O lass mich lieber sterben, weil dies lass mich bei ihr allein. Wo bin ich wohl? Wo mag ich sein? Aha, da find ich heute den Wort, ich geh hinein. Schöne Mädchen, jung und fein, viel weißer noch als Kreide. Das ist der Teufel, sicherlich. Das ist der Teufel, sicherlich. Hab Mitleid, verschone mich, verschone mich. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bin ich nicht ein Narr, dass ich mich schrecken ließ? Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt. Warum denn nicht auch schwarze Menschen? Ei, sieh da. Da ist ja Pamina. Du, Tochter der Königin der Nacht. Wer bist du? Ein Abgesandter der sternflammenden Königin. Meiner Mutter? Dein Name? Papageno. Papageno? Warum bist du gekommen? Ich kam heute früh wie gewöhnlich zu deiner Mutter Palast, meine Vögel abzugeben. Da sah ich einen Menschen vor mir, der sich Prinz nennen lässt. Dieser Prinz hat deine Mutter so für sich eingenommen, dass sie ihm dein Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Er liebt dich von diesem Moment an. Er liebt mich? Hm. Aber sag mir, warum kommt er dann nicht? Zur Sicherheit hat der Prinz mich vorausgeschickt, um unsere Ankunft anzukündigen. Du hast viel gewagt. Wenn Sarastro dich hier erblicken sollte... So würde mir meine Rückreise erspart. Und deine Liebste würde vergeblich auf dich warten? Auf mich wartet niemand. Armer Mann, du hast also kein Weib? Noch nicht einmal ein Mädchen, viel weniger ein Weib. Geduld, Freund. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Er wird dir eine Freundin schicken, ehe du's vermutest.